Heiner Müller hat für diesen Theaterabend Texte verschiedener Herkunft zusammen montiert. Das Fatzer-Fragment schrieb Brecht Ende der 20er Jahre. Es steht neben Müller-Texten wie Traktor und zwei Texten aus Volokalamska Chaussee aus der DDR des letzten Jahrzehnts und Mommsens Block, einem neuen Text von Heiner Müller, 1993 erst geschrieben. Was ist der Sinn dieser Zusammenfügung, Heiner Müller? Es sind alles Berichte über ein Scheitern von revolutionären oder alternativen Gesellschaftsentwürfen, von Utopien, wenn man will. Fatzer ist ein fragmentarisches Material, so fragmentarisch wie die deutsche Geschichte, in der nie eine Epoche zu Ende gebracht oder gelebt worden ist. Brecht hat es später nochmal anders formuliert, besser kann ich es auch nicht, die Keller waren noch nicht ausgeräumt und schon wurden die neuen Häuser draufgebaut und die Keller blieben unausgeräumt und aus den Kellern kommt immer wieder das, was man für überwunden gehalten und vergessen hat und verdrängt hat. Und das andere ist eine Aufgabe von Theater sicher nicht die einzige, aber eine ist auf jeden Fall auch von Literatur der Kampf gegen das Vergessen. Es wird so viel vergessen, so viel verdrängt und dadurch entstehen immer neue Dunkelzonen, aus denen dann blinde Gewalt wächst und was immer. Das Ganze ist ein Versuch, so deutsche Revolutionsgeschichte, etwas pathetisch formuliert, in umgekehrter Chronologie zu erzählen. Also der letzte Text, wenn uns das gelingt, den da einzuarbeiten, dieser Mommsen-Text ist von 93 und eigentlich ein Rückblick auf die DDR-Erfahrung. Sicher kein sehr operettenhafter. Was hat der preußische Historiker, der da in der Machstraße in Charlottenburg gewohnt hat, was hat der in dieser Weise mit Revolutionsgeschichte zu tun, wie Sie es darstellen? Zunächst gar nichts. Ich bin zufällig auf Mommsen als Thema gestoßen durch ein Buch mit Mitschriften seiner Vorlesungen über die römische Kaiserzeit, also über den fehlenden Komplex in seiner römischen Geschichte. Das ist der berühmte vierte Band, den er nicht geschrieben hat. Es gab Gerüchte, dass der verbrannt ist, Manuskript verbrannt ist bei dem großen Wohnungsbrand von Mommsen. Mich hat interessiert der Block im amerikanischen Sinn, also Mommsens Schreibhemmung in Bezug auf den vierten Band, über den er auch viel gesagt hat und über den viel hin und her gedacht worden ist. Welche Zeit sollte der denn behandeln, dieser vierte Band? Die römische Kaiserzeit, die Zeit nach der Republik. Und die hat ihn offenbar nicht genügend interessiert, um sich der Mühe des Schreibens zu unterziehen. Das ist natürlich auch was Autobiografisches. Natürlich habe ich auch einen Writer's Block in Bezug auf das, was jetzt sich abspielt in Deutschland und in anderen Orten der Welt, weil ich schon das Gefühl habe, dass da gestern heute geworden ist. Es interessiert mich nicht sehr, was jetzt hier in Deutschland passiert, weil ich das Gefühl habe, das kenne ich aus meiner Kindheit, aus meiner Jugend, das war schon mal in sicher anderer Form. Geschichte wiederholt sich nicht einfach, aber es ist ein Zurück in den Schoß des Kapitals und ich bin aufgewachsen mit der Hoffnung, dass eine andere Gesellschaftsstruktur möglich ist, als die, die sich jetzt Marktwirtschaft nennt. Meine Grunderfahrung kommt aus ganz anderen Strukturen. Ich kann schwer ein Stück schreiben über das Eingespanntsein in eine Struktur, für die Geld der oberste Wert ist. Und das interessiert mich als Schriftsteller nicht. Und das war ein Punkt, der mich bei Mommsen interessiert hat. Warum hat er keine Lust gehabt, über die römische Kaiserzeit zu schreiben? Sie haben Ihre Premiere auf den 30. September angesetzt, das wenige Tage vor dem Nationalfeiertag, dem Tag der deutschen Einheit, des Zusammenschlusses. Ist das ein zufälliges Zusammentreffen oder haben Sie gezielt auf dieses Jubiläum? Das ist zufällig. Ja, es sollte eigentlich viel früher rauskommen, aber ich bin krank geworden und dadurch hat sich das verschoben. Wir haben ein paar Monate pausiert, dann war dieses Bayreuth dazwischen und das ist Zufall, das war kein Plan. Aber es ist ein guter Zufall.